Haben wir nicht irgendwas vergessen? Das ist eine magische Eintrittskarte. Sie ist gleichbedeutend wie ein Schlüssel zu einer anderen Welt. Und jetzt gehört sie dir. Platz 5. Annabelle von John R. Leonetti. Eigentlich wollte ich ja warten, bis das Baby da ist, aber mach die Augen auf. Du meine Güte, John. Das ist sie doch, oder? Nach der suche ich schon so lange. Und dann macht's. Wusch oder Schlag oder Krawumm, quietsch auch mal gerne in den Hintergrund, gemischt ein Schrei, reingelegt, entsetztes Stammeln, dann wieder Wusch und Krawumm und irgendwie ein akustisches Segen, manchmal auch rückwärts gedreht. Und dieser rückwärts gedrehte Wusch, der macht sich sehr, sehr gut in der Akustik des Horrorfilms. Na gut, noch ein Wusch. Was in Polanskis Rosemaries Baby der Dämon oder der Teufel war, der die schwangere Frau innen und außen besetzte, ist in Annabelle eine dämonische Puppe, die die puppenliebende schwangere Mutter und ihren Ehemann heimsucht. Und dann wird's satanisch. Und dann gibt's natürlich vor allem viel Wusch, Schwack, Krawumm. So baut man eben heute akustisch einen Horrorfilm von der Stange. Und zu all dem, auch zum Genre, gibt natürlich Obermonster Dracula sein Credo ab. Es gibt Zeiten, da braucht die Welt keinen weiteren Helden. Platz 4. Dracula Untold von Gary Shore. Manchmal braucht sie nur ein Monster. Am Anfang ist Luke Evans, der Bogenschütze aus der Seestadt im Hobbit, noch Prinz Vlad von Transsilvanien, die Invasion der Türken droht. Dann entscheidet Vlad sich, zum Vampir zu werden, zeigt's dem osmanischen Gegner, muss aber fortan Blut schlürfen. Und dann rauchen in Dracula Untold die Festplatten. Aber hallo, na wat für eine Schlachtplatte aus Bits and Bytes. Platz 3. Gone Girl, das perfekte Opfer von David Fincher. Wie schön. Ach, Boy meets Girl in New York, Amy Rosamund Pike trifft Nick, Ben Affleck. Und du? Wer bist du? Ich bin der Mann, der dich rettet aus all der Herrlichkeit. Aber dann am 5. Hochzeitstag, da ist sie auf einmal verschwunden. Der Entführungsthriller, den David Fincher am Anfang von Gone Girl zu erzählen scheint, den dreht er ganz schnell durch den Wolf. Weder Gatte noch Gattin waren das oder sind das, was sie vorspielten oder auch vorspielen. Präzise, genüsslich, ja brutal, allerdings ohne Kunstblut oder Computerschnickschnack, richtig gute, brillante Schauspielkunst. Also, Regisseur David Fincher schält die Zwiebel Schicht um Schicht, bis die Familienidylle, immerhin eines der wesentlichsten Standbeine Hollywoods, sich in ein düsteres Psychomonsterspiel verwandelt. Das ist jetzt wirklich monsterhaft. Was für ein bitterböser, hinterhältiger, gemeiner und ziemlich grandioser Film von David Fincher. Da das Abendland eh am Untergehen ist, macht es auch Platz 2 keinen Sinn mehr. Männerhort von Franziska Meyer-Price. Irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen. Weiber, die Feminisierung der Welt schreitet unaufhörlich voran. Aber schau mal. Wer führt das Land an? Ah, eine Frau. Naja, Frau. Dass Männerhort auf diesem Niveau dümpelt, wird niemand stören, der Elias Mbarek sehen will, welcher nach Fuck You Goethe einen Megalauf hat. Der kann nicht unbedingt alle spielen, aber die Leute wollen ihn eben. Gerne auch als einen von drei Typen, die sich in einem Heizungskeller mit Bier, Pizza und TV für ihren Ehefrauen und Ehemännern, Detlef Buck macht auf schwul, in Sicherheit bringen. Aber da das Glas Bier eben halb leer oder aus anderer Perspektive eben, denn auch Männerhort könnte zur Bildung beitragen, indem wir nämlich durch Nachschlagen lernen können, dass der Karlauer, der meist nicht geistreiche Witz, auch Flachwitz oder Plattwitz, erst im 19. Jahrhundert auf die Stadt Karlau in Brandenburg bezogen wurde. Habe ich echt nicht gewusst. Sie? Platz 1. The Equalizer von Antoine Fuqua. Wegen dem Mädchen hier. Sie ist ziemlich übel verprügelt worden. Aber wer immer sie ist, sie muss eine gute Schwanzlutscherin sein. Das Üble an The Equalizer, sterben, töten, totschlagen, morden, wird uns als vollkommen folgenlos untergejubelt.